Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday I gave you the key how to never be disappointed again. Gestern habe ich dir den Schlüssel gegeben, wie du nie wieder enttäuscht sein musst. Look at verse 7. Schau dir Vers 7 an. As believers, you know his great worth. Als Gläubige kennt ihr seinen großen Wert. Indeed, his preciousness is imparted to you. In der Tat, seine Kostbarkeit ist euch verliehen. Wow, this is a very, very beautiful statement. Wow, das ist eine sehr, sehr schöne Aussage. I mean, first of all, Peter is telling us very clearly that we know exactly how precious Jesus is. Zunächst einmal sagt uns Petrus ganz klar, dass wir genau wissen, wie wertvoll Jesus ist. We know his great worth. Wir kennen seinen großen Wert. You know, most Christians who really got to know Jesus, they are totally captivated with how precious he is. Die meisten Christen, die Jesus wirklich kennengelernt haben, sind völlig gefesselt, gefangen davon, wie kostbar er ist. But look at the second part that Peter's trying to convince us of. Schau dir den zweiten Teil an, von dem Petrus uns zu überzeugen versucht. Indeed, his preciousness is imparted to you. In der Tat, seine Kostbarkeit ist euch verliehen worden. You know, when I read these statements, I immediately have to think of not one John, of John 15, verse 9. Wenn ich diese Aussage lese, muss ich sofort an Johannes 15, Vers 9 denken. I'm sure you know what John 15, 9 says, or you should know. Ich bin sicher, du weißt, was Johannes 15, 9 sagt, oder du solltest es wissen. Here is what it says. Folgendes steht geschrieben. Jesus said to his disciples, Jesus sagte zu seinen Jüngern, As the Father has loved me, wie mich der Vater liebt, so I love you. so liebe ich euch. And the actual meaning in the original Greek is in the exact same way. Die eigentliche Bedeutung im griechischen Original lautet in gleicher Weise. So the way Jesus thinks you precious is exactly the same way that the Father thinks Jesus precious. Die Art und Weise, in der Jesus dich für wertvoll hält, ist genau die gleiche, in der der Vater Jesus für wertvoll hält. Look, Peter is telling the Christians Petrus sagt den Christen, that his preciousness has been imparted to us. dass seine Kostbarkeit auf uns übergegangen ist. You know what that means? Weißt du, was das bedeutet? That means you are as precious as Jesus himself. Das bedeutet, dass du so kostbar bist wie Jesus selbst. There is so few Christians who actually believe that. Es gibt so wenige Christen, die das wirklich glauben. Can I encourage you today? Darf ich dich heute ermutigen? There is nothing ever that will resolve your lack of self-worth and your lack of self-image. Es gibt nichts, das dein mangelndes Selbstwertgefühl und dein mangelndes Selbstbild jemals beheben, lösen könnte. Doesn't matter how many people love you and tell you you are great. Es spielt keine Rolle, wie viele Menschen dich lieben und dir sagen, dass du großartig bist. But I do not believe it can ever be resolved truly in your heart. Ich glaube nicht, dass es jemals ganz in deinem Herzen gelöst werden kann, Unless you come to this deep conviction that you are as precious as Jesus to God. wenn du nicht zu der tiefen Überzeugung kommst, dass du für Gott so wertvoll bist, wie Jesus es ist. You know, and this is so hard for so many people to understand. Das ist für so viele Menschen so schwer zu verstehen. Because we believe that we are precious because of precious things we do. Denn wir glauben, wir wären wertvoll, weil wir wertvolle Dinge tun. But that's the truth. Aber das ist nicht die Wahrheit. Look, you are precious because the preciousness of Jesus has been imparted to you. Du bist wertvoll, weil die Kostbarkeit von Jesus auf dich übertragen wurde. That means something that he had has been now given unto you. Das bedeutet, dass etwas, das er besaß, nun an dich weitergegeben wurde. So the preciousness of Jesus has been a free gift to me without deserving it. Die Kostbarkeit Jesu ist mir geschenkt worden, ohne sie verdient zu haben. I didn't earn it. Ich habe sie mir nicht verdient. I didn't work for it. Ich habe nicht dafür gearbeitet. You know, I remember when the Lord said to me one day, Ich erinnere mich, als der Herr eines Tages zu mir sagte, Reinhard, I don't love you because you are good. I love you because I am good. Reinhard, ich liebe dich nicht, weil du gut bist. Ich liebe dich, weil ich gut bin. It's the goodness of God that causes me to be precious, Not your own goodness. Es ist die Güte Gottes, die dich wertvoll werden lässt, nicht deine eigene Güte. What does it mean? Was bedeutet das? It means it's a free gift that I've become precious. Es bedeutet, dass es ein kostenloses Geschenk ist, dass ich wertvoll geworden bin. God chose me. Gott hat mich auserwählt. God accepted me. Gott hat mich angenommen. God put me inside of Jesus. Gott hat mich in Jesus hineingelegt. Therefore now everything that is Jesus is also mine. Deshalb gehört jetzt alles, was Jesus gehört, auch mir. End of all debate. Ende der Debatte. And this is something you need to meditate on and something you need to get hold of in your own heart. Das ist etwas, worüber du meditieren musst und du in deinem eigenen Herzen verankern musst. Because once you grasp in your heart that it's Jesus' preciousness that's been given to you. Denn wenn du einmal in deinem Herzen begriffen hast, dass es die Kostbarkeit Jesu ist, die dir gegeben wurde. You don't need to do anything anymore to feel worthy. Brauchst du nichts mehr zu tun, um dich würdig zu fühlen. Think how many things we do so that we get accepted by people. Denk daran, wie viele Dinge wir tun, damit wir von den Menschen akzeptiert werden. I used to live like this. What a difficult and miserable life. Ich habe früher so gelebt. Was für ein schwieriges und trostloses Leben. So come into this rest that the preciousness of Jesus has been given to you without you doing anything for it. Komm in diese Ruhe, die dir durch die Kostbarkeit Jesu geschenkt wurde, ohne dass du je etwas dafür tun musstest. The only thing you have to do is believe it. Das Einzige, was du tun musst, ist, es zu glauben. And then he says, dann sagt er, he says the stone that the builders have rejected and discarded has now become the cornerstone. Der Stein, den die Bauleute zurückgewiesen und verworfen haben, ist nun zum Eckstein geworden. You know, we've already mentioned that. Wir haben das bereits erwähnt. It doesn't matter what anybody in the world thinks about you. The only thing that matters is what God thinks about you. Es spielt keine Rolle, was irgendjemand in der Welt über dich denkt. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott über dich denkt. In fact, Jesus warned us to seek honor from men. Jesus hat uns sogar davor gewarnt, die Ehre der Menschen zu suchen. He said we must never do that. Er sagte, dass wir das niemals tun dürfen. You know, people who are not sure how precious they are in God's sight are always trying to be precious in the other people's eyes. Menschen, die nicht sicher sind, wie wertvoll sie in Gottes Augen sind, versuchen immer in den Augen anderer Menschen wertvoll zu sein. But people who know how precious they are, they don't care if everybody else rejects them. Menschen, die wissen, wie wertvoll sie sind, ist es egal, wenn alle anderen sie ablehnen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.